Medien und Politik. Trotz allen Streites entlang der Parteigrenzen und um Einzelthemen sind Politikerklasse und Medienklasse stark aufeinander bezogen. Erstere brauchen die Letztere, weil die mediale Zustimmung weitgehend über den Erfolg des Politikers und seine Chancen zum Aufstieg und zur Wiederwahl bestimmt. Letztere brauchen die Erstere, weil die Kommentierung von Politik gleichzeitig deren Beeinflussung ermöglicht und damit Macht gibt. Medien und Politik beteiligen sich beide an dem Spiel, ungeliebte störende Tatsachen in bloße Meinungen und, umgekehrt, erwünschte Meinungen in angebliche Tatsachen umzuwandeln. Wenn aber jede Tatsache zur Meinung und jede Meinung zur Tatsache gemacht werden kann, wird alles möglich. Volker Zastrow schreibt dazu, Zitat, der ultimative Sieg im politischen Meinungskampf ist, Menschen dafür blind zu machen, dass es sich bei der Entscheidung, die man durchsetzen will, überhaupt um eine handelt. Zitat Ende. Stattdessen geht es um Sachzwänge und Entscheidungen, die alternativlos sind. Dabei hilft das, Zitat, die Deutungsmuster aus Politik und politischer Publizistik im Wesentlichen identisch sind. Die Übereinstimmung hat, wenn nicht alles täuscht, in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Zitat Ende. Die Präferenzen des Bürgers bleiben dabei leicht auf der Strecke. Die Medienklasse glaubt mehrheitlich, sie sei aufgeklärter und politisch reifer als der gemeine Bürger. Und der typische Politiker glaubt dies im Grunde auch. Darum war das erfolgreiche Volksbegehren gegen die Schulreform in Hamburg so eine Überraschung. Auch die Berliner Landespolitik kam ziemlich durcheinander, als die mit einer Verfassungsänderung 2006 neu eingeführten Möglichkeiten zum Volksbegehren und Volksentscheid tatsächlich genutzt und auch gegen die Regierungspolitik eingesetzt wurden. In der Schweiz hat es gegen die Mehrheit der Medien und der Politik zwei erfolgreiche Volksabstimmungen zum Minarettverbot 2009 und zur sogenannten Ausschaffungsinitiative für kriminelle Ausländer 2010 gegeben. Nach der vorherigen Medienberichterstattung hätte es diese Abstimmungsergebnisse eigentlich gar nicht geben dürfen. Auch die Umfragen gaben ein solches Ergebnis nicht her. Die Allensbach-Chefin Renate Köcher stellt etwa resigniert fest, dass die politische Meinungsforschung, Zitat, zu einseitig unter dem Aspekt der Popularität von Personen und Parteien gesehen und genutzt, Zitat Ende, werde. Dagegen nutze die Politik die Demoskopie kaum dazu, die Interessen und Meinungen der Bevölkerung besser zu verstehen und notwendige Reformen besser vorzubereiten. Bei meinem Interview in Lettres Internationales im September 2009 und der Veröffentlichung meines Buches »Deutschland schafft sich ab« im August 2010 gab es beide Male eine Entwicklung, mit der weder die Politikerklasse noch die Medienklasse gerechnet hatten. In beiden Fällen waren die negativen Voraburteile aus politischem Munde und in den Kommentarspalten praktisch bereits gesprochen oder gedruckt, ehe die Druckerschwärze der Zeitschrift bzw. des Buches überhaupt trocken war. Und beide Male gab es einen völlig unerwarteten, anhaltenden Mediensturm bei Lesern und Zuschauern zugunsten meiner Aussagen. Das führte dazu, dass Politik und Medien ihre Positionen teilweise korrigierten. An dieser Stelle geht es nicht um die Frage, ob ich Recht oder Unrecht hatte, sondern allein darum, dass in diesem Ausnahmefall die weitgehende einvernehmliche Ablehnung meiner Analysen und Aussagen durch Politik und Medien letztlich bei den meisten Menschen keinen durchschlagenden Erfolg hatte. So etwas geschieht immer dann, wenn Tabus der politischen Diskussion, die häufig unter dem Begriff der politischen Korrektheit subsumiert werden, verhindern, dass eine Frage, die viele Bürger intensiv bewegt, tatsächlich auch politisch diskutiert wird. Das führt zu einem Stau in den Unterströmungen des nicht sichtbaren politischen Diskurses, der sich bahnbrechen kann, wenn das tabuisierte Thema doch sichtbar wird. Eine Tabuisierung von bestimmten Fragen oder Antworten erhöht auf Dauer die Distanz und das Misstrauen zwischen der Politik und den Bürgern. Ähnliches kann aber auch geschehen, wenn sich die Präferenzen der Bürger allmählich ändern und die Politik davon nichts mitbekommt. Letzteres war der Fall bei der Auseinandersetzung um Stuttgart 21, als sich Bürger letztlich mit Erfolg gegen die Meinung von Politik und Medien zur Geltung brachten. Den Frust von Politik und Medien über unerwünschte Reaktionen aus der Bevölkerung brachte der Spiegelredakteur Dirk Kopjuweit im Herbst 2010 auf einen Begriff. Er erfand den Wutbürger. Die Befürworter meines Buches wurden auch deshalb zu den Wutbürgern gezählt, weil sich einige von ihnen bei einer Lesung in München zu Missfallenskundgebungen gegen einen Journalisten, der mich kritisiert hatte, hinreißen ließen. Darüber erregte sich die Süddeutsche Zeitung sehr und sah flugs Gefahren für die Demokratie. Der Wutbürger also ist ein Bürger, der sich aus egoistischen Antrieben oder allgemeinem Frust gegen die Beschlüsse der Politik und die Meinungsbildung der Medien wendet. Er ist, folgt man der Beschreibung seines Erfinders, meist arriviert, häufig älter, wenig aufgeklärt und jedenfalls ein barbarischer Rückschritt gegenüber einer Zeit, als die Medien und die Politik die öffentlichen Angelegenheiten unter sich ausmachten. Mit dieser wenig wohlwollenden Interpretation der Kritik am Wutbürger habe ich natürlich überspitzt, aber das fördert vielleicht den Erkenntnisgewinn. Im Begriff des Wutbürgers ist bereits die Diffamierungsabsicht erkennbar. Wer die Wut hat, hat sich nicht unter Kontrolle. Dessen Rationalität ist eingeschränkt. Möglicherweise ist er für seine Handlungen auch nicht voll verantwortlich und er ist auf seine Wut reduziert. Von solcher Art sind eben jene Bürger, die die von Politik und Medien gemeinsam ausgestellten Wechsel nicht einfach querschreiben. Die bis hierher beschriebenen Mechaniken wirken grundsätzlich in jeder demokratisch verfassten Gesellschaft, so dass die tatsächlich ausgeübte und ausübbare Meinungsfreiheit immer nur eine Teilmenge der gesetzlich möglichen Meinungsfreiheit ist. Hier findet subtile soziale Kontrolle statt, die in einer freiheitlichen Gesellschaft keineswegs nur negativ zu bewerten ist. Der einzelne Bürger beobachtet mit feinen Antennen, Zitat, ob er mit seiner Meinung gesellschaftlich akzeptiert ist oder nicht und richtet sein Handeln danach aus. Zitat Ende. Eine wesentliche Informationsquelle bilden dabei die Medien. Zitat, senden sie andere Signale aus als die Bevölkerung selbst, kann es passieren, dass sich bestimmte Gruppen isoliert fühlen, obwohl sie es gar nicht sind. Zitat Ende. Der Unterschied zwischen der gesellschaftlich akzeptierten und der rechtlich zulässigen Ausübung von Meinungsfreiheit ist ein in seinen Grenzen unscharfer und selten genau bestimmbarer Raum. Wer sich mit seinen Meinungsäußerungen in diesem Raum bewegt, hat zwar keine rechtlichen Sanktionen zu gewärtigen, er muss aber mit gesellschaftlichen Sanktionen rechnen. Dazu gehört alles von moralischer Verurteilung und gesellschaftlicher Ächtung bis hin zu übler Nachrede, persönlicher Diffamierung, Lächerlichmachen der Person, Verleumdung und Mobbing. Wegen des wahrgenommenen Tabubruchs, der in einer Meinungsäußerung außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses liegt, sehen sich viele Kritiker und insbesondere deren Mitläufer auch der Notwendigkeit enthoben, sich mit den Inhalten der kritisierten Äußerung seriös auseinanderzusetzen oder sich auch nur der Anstrengung zu unterziehen, diese geistig aufzunehmen und inhaltlich zu verstehen. So wird aus Toleranz leicht Intoleranz. Wer seine Kleinkinder nicht schon mit 12 Monaten bei der Krippe abgeben will, bezieht eine Herdprämie. Wer die Ehe für eine Sache zwischen Mann und Frau hält, ist für Diskriminierung und Schwulenfeindlichkeit. Wer die katholische Position zur Homosexualität darlegt, wird in Talkshows ausgegrenzt. Die Einforderung von Toleranz schlägt auf diese Weise leicht um in Intoleranz gegenüber jenen, die zwar abweichende Meinungen tolerieren, sie aber deshalb noch nicht als gleichwertig akzeptieren. Zum elementaren Inhalt eines jeden religiösen Glaubens gehört nämlich, dass er Aussagen für unwahr und moralische Werte für falsch hält, die dem eigenen Glauben widersprechen. Darum wird das Verhältnis zwischen Religion und offener Gesellschaft stets widersprüchlich und konfliktreich bleiben. Wäre dem nicht so, so handelte es sich entweder nicht um Religion oder nicht um eine offene Gesellschaft. Bei der Sanktionierung einer gesellschaftlich nicht akzeptierten, ob zwar legalen Meinungsäußerung, herrschen die emotionalen Gesetze einer vormodernen Stammesgesellschaft. Wer sich durch falsche Meinungen zum Außenseiter des Stammes machte, der wurde verstoßen und auf unterschiedliche Weise malträtiert, oft auch getötet. Die bereits etwas aufgeklärten antiken Athener hielten für schwere Fälle gesellschaftlich unakzeptabler Meinungen den bereits erwähnten Schierlingsbecher bereit. Für leichtere Fälle gab es die Verbannung. An die Stelle des Stammes tritt in der modernen Gesellschaft eine virtuelle Werte- oder Gesinnungsgemeinschaft. Diese umfasst in den meisten Fragen stets nur Teile der Gesellschaft. Es ist das Kennzeichen der modernen Gesellschaft, dass in ihr ganz unterschiedliche Werte und Gesinnungsgemeinschaften nebeneinander existieren, die sich teilweise überlappen, teilweise ignorieren, teilweise ständig aneinander reiben. Derselbe Mensch kann in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen oder unterschiedlichen Teilaspekten seiner Persönlichkeit ganz unterschiedlichen Werte- und Gesinnungsgemeinschaften angehören. Die gleichzeitige Existenz unterschiedlicher Werte- und Gesinnungsgemeinschaften produziert innere Widersprüche in großer Zahl. Darum hat das Geistesleben in einer liberalen, offenen Gesellschaft immer auch etwas Chaotisches. Und das ist gut so. Die Formen der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Werte- und Gesinnungsgemeinschaften sind zu keiner Zeit besonders vornehm gewesen, da sie aus den beschriebenen Gründen vorwiegend gefühlsgesteuert sind und ihren emotionalen Antrieb aus sehr ursprünglichen Schichten tief im menschlichen Stammhirn gewinnen. Besonders heftig wird die emotionale Abstoßung dort, wo nicht ohne weiteres zu widerlegende Fakten oder einfache logische Überlegungen wesentliche Inhalte einer Werte- und Gesinnungsgemeinschaft in Frage stellen können. Die Heilige Inquisition hatte für solche Fälle den Scheiterhaufen. Die Sowjetunion nahm in den 70er Jahren Rückgriff auf die Irrenhäuser, nachdem Massenerschießungen oder Lagerhaft mittlerweile als politisch inkorrekt galten. Ich empfand es in diesem Zusammenhang als eine besonders schöne Pointe, dass der Feuilletonchef der Frankfurter Rundschau, Arno Wittmann, Anfang Oktober 2009 in einem vor Wut schäumenden Kommentar zu meinem Interview in der Zeitschrift Lettre Internationale erklärte, Thilo Sarrazins Ansichten könnten gar nicht ernsthaft diskutiert werden. Zitat: Der Mann ist verrückt und sonst gar nichts. Zitat Ende. Er war sich der Parallele zur späten Sowjetunion offenbar nicht bewusst. Dort erklärte man gerne missliebige Kritiker für verrückt und steckte sie folgerichtig in die Anstalt. Die Schriftstellerin Monika Maron, die noch die DDR erlitten hatte, hat ein Vierteljahrhundert später erneut den Eindruck, dass die, Zitat, deutsche Öffentlichkeit an Denk- und Sprechverboten, Zitat Ende, krankt. Zitat, wer an der Klimapolitik zweifelt, wird schnell zum Klimaleugner. Wer diese Euro-Rettung und Europapolitik nicht will, gilt als europafeindlich oder nationalistisch, auf jeden Fall als populistisch. Wer den Islam in seiner derzeitigen Verfassung für nicht kompatibel mit einer offenen demokratischen Gesellschaft hält, wird als islamophob oder sogar fremdenfeindlich diffamiert. Wir leben in einer freien Gesellschaft mit verfassungsrechtlich geschützter Meinungsfreiheit. Und ich verstehe nicht, wie ein solches Meinungsdiktat, das hier durch die Bevölkerungsmehrheit nicht gedeckt ist, überhaupt zustande kommen kann. Zitat Ende. Es bestimmt eben nicht die Bevölkerungsmehrheit, sondern die sinnvermittelnde Medienklasse weitgehend darüber, wie weit oder eng der Korridor gesellschaftlich zulässiger Meinungsäußerungen ist. Allerdings wirkt auch der Bürger mit, je nachdem, wie intensiv er solchen Vorgaben Widerstand leistet oder eben nicht. Darüber wird noch zu sprechen sein. Dass der Widerstand gegenwärtig wächst und die Medienklasse darüber unzufrieden ist, haben wir an der Diffamierungsvokabel Wutbürger gesehen. Das beunruhigt die Medien. Der Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo beklagte in einem Gespräch mit dem FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher, dass er, Zitat, in den deutschen Medien seit einiger Zeit einen besorgniserregenden Hang zum Gleichklang, Zitat Ende, beobachte. Der komme, Zitat, aus unserer eigenen Mitte. Er geht von den Journalisten, Lesern und Zuschauern aus. Zitat Ende. Etwas später lobte er dann, dass die FAZ den Abdruck des Israel-Gedichts von Günter Grass abgelehnt habe und kritisierte, dass die FAZ Sarrazin so viel Raum gegeben habe. Schirmacher verteidigte dies etwas lahm mit dem Hinweis auf Meinungsunterschiede zwischen Feuilleton und Politik. Die implizierte Komik dieser Debatte schien keinem von beiden aufzugehen. Schließlich kam heraus, was sie beide bedrückte. Der Gegenwind bei den Lesern und aus dem Internet hatte ihre Freiheit beschränkt, im Fall Sarrazin einen ganz harten Kurs zu fahren. Und diese Einmischung von außen sahen sie auch bei anderen Themen. Was Giovanni Di Lorenzo einen besorgniserregenden Hang zum Gleichklang nannte, war tatsächlich die in der Bevölkerung wachsende Gegenwehr gegen Meinungsvorgaben aus den Leitmedien. Darin sahen die beiden Diskutanten eine Bedrohung der Medienmacht. In der Ausgabe davor hatte die Zeit gezeigt, wie sie gerne Einfluss nimmt. Ein Interview mit mir wurde wie folgt angekündigt. Was soll das, Herr Sarrazin? Nach seinem umstrittenen Buch »Deutschland schafft sich ab« hat Thilo Sarrazin jetzt eins über die Währung geschrieben. Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat. Will der Mann schon wieder zündeln? Günther von Lojewski beschreibt, wie sich das Verständnis in den Medien in den letzten Jahrzehnten immer weiter von der möglichst objektiven Berichterstattung zum Versuch der parteilichen Einflussnahme verschoben hat. Er spricht vom Machtanspruch der Medienmacher und fragt, diktieren wir etwa nicht der Politik die Agenda? Kommt uns etwa nicht über die veröffentlichte Meinung die Meinungsführerschaft im Lande zu? Er fürchtet, Politik verenge sich, Zitat, zusehends zu einem Wettbewerb um die veröffentlichte Meinung, Zitat Ende, wobei die Medien als, Zitat, Kontrolleure selbst von niemandem mandatiert sind, Zitat Ende. Wer wie Günther von Lojewski 50 Jahre in den Medien an meist leitender Stelle tätig war, sollte es eigentlich wissen. Die schrecklichen Verirrungen des 20. Jahrhunderts, insbesondere der Nationalsozialismus, haben in Deutschland besonders große mentale Verwüstungen angerichtet. Die Entwicklung in Deutschland war aber auch nur Teil eines allgemeinen Trends, der hier besonders ausgeprägt war. Die Verunsicherung des Bürgertums und der Wunsch nach einer heilenden Utopie führten dazu, dass antiautoritäres, linksliberales und teilweise auch marxistisches, in jedem Falle aber antibürgerliches Gedankengut die Werte und Gesinnungen in der Medienklasse weitaus stärker prägte als in der Gesellschaft insgesamt.